1. Was Solenwa de Raus Schließen? Solenwa weiterhin Sundigen, damit deine Gott noch deutlicher sichtbar wird? 2. Auf keinen Fall. Die Ewe gegenüber der Sunde gestorben sind, ist es unvorstellbar, dass wir weiterhin in ihr Leben. 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir all, die wir auf Christus Jesus getauft werden, damit auch in seinen Tod hineingepauft werden sind? 4. Durch die Taufe werden wir also mit ihm begraben, damit wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wird, nun ebenfalls ein wolliges Leben führen. 5. Wenn wir nämlich mit ihm in seinem Tod eins geworden sind, wer denn wir konsequenterweise auch in seiner Auferstehung mit ihm verbunden sein? 6. Wir erkennen en, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt wird, damit die Herrschaft der Sünde in unserem Körper vernichtet wird und wir nicht länger dienen müssen. 7. Denn wer gestorben ist, ist recklich von den Ansprüchen der Sünde befreit und losgesprochen worden. 8. Wenn wir jedoch gemeinsam mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch in Gemeinschaft mit ihm leben werden. 9. Wir wissen gewiss, dass Christus, nachdem von den Toten auferweckt wird, niemals mehr sterben wird, die der Tod kein Markt mehr über ihn besitzt. 10. Sein Sterben war ein einmaliges Ereignis, durch das der Sünde den Rücken kehrte, waren sein jetziges Leben ausschließlich Gott gewidmet ist. 11. Ebenso sollt auch euch selbst als Menschen betrachten, die für die Sünde tot sind, aber durch Christus Jesus für Gott leben. 12. Daher darf die Sünde in eurem verganglichen Körper nicht länger regieren, so dass seinen egoistischen Begierden keinen Gehorsam mehr leistet. 13. Stellt your Körperteil nicht der Sünde als Werkzeug der ungerechtigkeit zur Verfügung, sondern weit euch Gott als Menschen, die vom Tod zum Leben gelangt sind. 14. Die Sünde wird kein Herrschaft mehr über euch ausüben, die nicht mehr unter der Forderung des Gesetzes steht, sondern unter der Herrschaft der Gnade lebt. 15. Was fault der Raus? Solen wir etwa Sundigen, ne weil wir nicht dem Gesetz, sondern der Gnade unterstehen? Das ist völlig ausgeschlossen. 16. Ist euch nicht bewusst, dass Sklaven desjenigen seid, dem Gehorsam leistet, entweder Sklaven der Sünde, was zum Tod führt, oder Sklaven des Gehorsams, was zur Gerechtigkeit führt. 17. Gott sei Dank, dass obwohl früher Sklaven der Sünde wart, nun von Herzen der Leer Gehorsam geworden seid, der anvertraut wordet. 18. Nachdem von der Herrschaft der Sünde befreit wordet, seid nun Diener der Gerechtigkeit geworden. 19. Ich verwen dieses menschlich Bild der Sklaverei wegen ihr begrenzten Einsicht, so wie früher der Unreinheit dientet, sollte nun der Gerechtigkeit zur Heiligung dienen. 20. Als noch Sklaven der Sünde wart, hat gegenüber den Forderungen der Gerechtigkeit keinerlei Verpflicht tangen. 21. Welchen Nutzen hat damals von jenen Taten, für die euch schamt? Das Endergebnis dieser Lebensweise ist nämlich der Tod. 22. Jetzt aber, die von der Sünde befreiten Diener Gottes geworden seid, bestätte ihr Gewinn in der Heiligung, die schließlich zum Ewigen Leben führt. 23. Denn waren der Lohn der Sünde der Tod ist, bestätte das Gnadengeschenk Gottes im Ewigen Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn.